Sie ist nicht weniger als die Antwort auf die Frage, warum sich ein der individuellen Freiheit verschriebener Libertärer um das Wohlergehen seines Landes und um dessen Zukunft so große Sorgen macht, dass er bereit ist, persönliche Widrigkeiten in Kauf zu nehmen, um die langfristigen Erfolgsvoraussetzungen der Gesellschaft zu sichern. Es geht darum, der eigenen Familie, den eigenen Kindern und Kindeskindern ein Land zu hinterlassen, in dem sie frei und in Wohlstand leben können. Die Familie ist also die Antwort der Freiheit auf den entmündigenden Sozialstaat schlechthin. Deshalb hassen die Sozialisten sie so sehr, dass sie für die Anhänger dieser Lebensform den Begriff Familisten erfunden haben, die Familismus betreiben. Es wird Sie als meine Zuhörer nicht überraschen, aber Familismus ist natürlich rechts und Nazi. Wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaft zur Altersstärke zurückfindet, müssen wir die Werte der Familie wiederentdecken und leben. Dafür müssen wir unseren sexuellen Hedonismus zügeln und für unsere Kinder bereit sein zum Verzicht auf Konsum. Wir müssen aufhören, andere Formen der Partnerschaft durch das Renten- und Sozialsystem zu subventionieren. Wer sie wählt, soll die Toleranz der Gesellschaft einfordern dürfen, aber er darf nicht die ökonomischen Kosten auf andere übertragen. Jeder nach seiner Fasson, aber auch jeder auf eigene Rechnung. Religion. Die Religion, insbesondere die christliche, ist das Gerüst und das Bindemittel, welches eine auf Dauer freie Gesellschaft zusammenhält. Das hat mehrere gute Gründe. Zum einen kodifiziert und perpetuiert die christliche Religion das Wertegerüst, welches die Basis bildet für die Ordnung, in der der Mensch als freies Individuum leben kann, die Eigentumsordnung, das Familienbild und das damit korrespondierende Gottesbild eines wohlwollenden, liebenden Schöpfers, der unsere Freiheit und unser Wohlergehen wünscht. Nicht jede Religion ist jedoch in gleicher Weise geeignet, als weltanschauliche Basis einer Ordnung der Freiheit zu dienen. Die Freiheit ist ein besonderer Ausdruck der Liebe Gottes zum Menschen und es gibt zwei abrahamitische Religionen, die dieses Prinzip hochhalten, das Judentum und das Christentum. Beide machen dem Menschen das Angebot, entscheide dich für Gott und das Gute. Der Islam hingegen fordert vom Menschen, unterwirf dich unter Gott und seine religiösen Vertreter auf Erden. So funktioniert Freiheit aber nicht. Die 10 Gebote konstituieren eine private Eigentumsordnung und Rechtsordnung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und die Bibel, wie auch der Talmud, geben dem Gläubigen sogar Ratschläge, wie er mit seinem Vermögen und seinen Geschäften verantwortungsbewusst umgehen soll. Die Morallehre des Christentums stellt zugleich die Familie, die Ehe und ihre Integrität in den Mittelpunkt der Schutzpflichten einer Gesellschaft. Das erschöpft sich nicht im 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, und im 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, sondern hat sakramentalen Charakter. Die Ehe wird insbesondere im Neuen Testament als eine heilige, von Gott selbst gestiftete Institution bezeichnet. Dass die Bibel der Ehe und Familie diesen Stellenwert einräumt, hat seinen Grund wohl in ihrer unverzichtbaren Bedeutung für das Leben des Einzelnen wie auch für das Funktionieren der Gesellschaft als Ganzes.